Deutschlandfunk. Kommentar. Derzeit beraten in Brüssel die Euro-Finanzminister über die Billigung des dritten Rettungspakets für Griechenland. Zuvor hatte das griechische Parlament nach einer langen Debatte bis in den Morgen hinein mit deutlicher Mehrheit für das milliardenschwere neue Hilfspaket gestimmt. Es verlangt drastische Spar- und Reformschritte. Annette Redl in Brüssel kommentiert. Nichts mehr wird faul sein im Staate Griechenland. Das Land wird zum Vorzeigestaat. Korruptionsfrei, mit funktionierenden, politisch unabhängigen Institutionen, wunderbarem Investitionsklima, einem leistungsfähigen, finanzierbaren sozialen Netz, einem funktionalen, fairen Steuerregime, einem gesunden Haushalt, stabilen Banken, einem rund erneuerten Arbeitsmarkt und einer leistungsstarken Infrastruktur nicht zu vergessen. Was es dafür braucht, steht auf jenen langen 29 Seiten der Reformverabredungen festgeschrieben. Nach dem politischen Segen des griechischen Parlaments fehlt nur noch der Euro-Finanzminister und, wo nötig, der nationalen Parlamente, damit wir dem idealen Griechenland näher kommen. Wenn es denn nur so wäre, ist es aber leider nicht. Den politischen Segen der Europartner Griechenlands, den wird es wohl geben. Möglicherweise mit einigen Nachbesserungswünschen, möglicherweise nicht schnell genug, um nicht noch einmal Überbrückungsgelder einsetzen zu müssen. Vieles, was auf den besagten 29 Seiten steht, würde tatsächlich jedem Staate gut zu Gesichte stehen. Da könnte sich auch manch ein anderes EU-Land die eine oder andere Scheibe davon abschneiden. Wenn es denn tatsächlich, so wie auf dem geduldigen Papier fixiert, umgesetzt würde. Daran muss man zweifeln. Und das liegt beileibe nicht nur an der Regierung Tsipras. Strukturreformen beschließen, um sie dann gar nicht oder schleppend umzusetzen, das haben auch andere griechische Regierungen vor ihr ganz gut gekonnt. Entgegen anderslautenden, nicht nur in Germania verbreiteten Einschätzungen ist es richtig, dass die Verabredungen für dieses neue dritte Hilfspaket zwar auch Sparzwänge beinhalten. Der Schwerpunkt aber liegt zu Recht stärker als zuvor bei den Strukturreformen. Ob es richtig ist, dass vor allem Deutschland darauf beharrt, dass der Internationale Währungsfonds zwingend über das Frühjahr 2016 hinaus im Rettungsboot für Griechenland bleibt, daran darf man beherzt zweifeln. Und zwar gilt das ganz unabhängig davon, ob man dessen Forderungen nach Schuldenerleichterungen für Griechenland folgen will oder nicht. Die wird es in irgendeiner Form in Bälde ohnehin geben müssen. Es sind aber schließlich die IWF-Kredite, die für Griechenland die teuersten sind. Es sind zudem die IWF-Kredite, für die der IWF keine Erleichterungen geben kann. Vielleicht sollte die Eurogruppe perspektivisch die alte Idee eines europäischen Währungsfonds neu beleben und sich vom Internationalen ein Stück freischwimmen. Nein, den idealen Staat Griechenland wird Europa so oder so nicht bekommen. Und Athen die idealen Geldgeber auch nicht. Darum zu ringen, ist legitim und aller Ehren wert.